danke dir, dass du mich erhörst jetzt und dass du mich führst, Herr. Und danke, dass du gute Pläne hast und dass deine Pläne schon und dass dein Name schon durch alle Zeiten geschallt hat, wie Irina das gesungen, Pastorin Irina das gesungen hat. Dein Name hat geschallt durch alle Zeiten. Und das ist so wichtig, deswegen liebe ich das Alte Testament so sehr. Natürlich das Neue mit dem Kreuz ist der Höhepunkt, aber wir können das Alte Testament tatsächlich nur durch die Brille des Neuen Testamentes lesen. Jesus selber sagt das so. Und jetzt, das finde ich ganz wichtig, kommen wir erstmal, ich finde es so schön zu sehen, erstmal wie Gott sich das Leben vorgestellt hat für uns im Garten Eden. Das ist ja das Bild dessen, wo wir wieder zurück wollen, hin wollen. Und in einem noch besseren Garten Eden, sage ich mal, aber wir wollen dorthin, wo Jesus, wie Jesus das für uns sich vorgestellt hat, ja. Und was mich so fasziniert von dem Garten Eden ist, ich habe mir so überlegt, Gott hat ja so alles fertig gemacht, ne? Also die Sterne, die Tiere, die Bäume, die Pflanzen, alles so wunderbar und dann eben diese beiden Flüsse und noch viel mehr. Und er hat dann, nachdem alles fertig war, so wie Weihnachten, ne? Die Bescherung, kommt Adam da auf die Szene und alles ist fertig. Und er bekommt eine Aufgabe, die seiner Bestimmung gleicht. Es war also keine Aufgabe mit Schweiß, so ne, wie wir das leider immer noch kennen, obgleich wir nicht mehr unterm Fluch leben, aber leider kennen wir das ja, was Schweiß bedeutet und Angst haben und solche Sachen. Adam hatte keine Angst zu haben, er hat nicht geschwitzt, er hat eine Aufgabe gemacht, die ihm sicherlich Spaß gemacht hat. Und dann aber noch mehr hat mich dann fasziniert, wie es mit der Eva war. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wie das eigentlich ist. Männer, liebet eure Frauen und dann heißt es doch, die Frau ehre den Mann. Dann sagt der Frank zu mir, wenn du mich mehr ehren würdest, würde ich dich mehr lieben. Ne? Und ich sage, wenn du mich mehr lieben würdest, würde ich dich mehr ehren. Und dann dachte ich, was ist jetzt eigentlich zuerst? Und hier habe ich es tatsächlich für mich festgestellt. Ganz einfach. Adam war zuerst da und dann kommt Eva, Augenhöhe, ne, die Rippe, Augenhöhe, auf die Bühne. Und was ist? Der Herr wusste, dass es nicht gut war, für Adam allein zu sein. Das heißt, Adam fehlte was. Das heißt, er war auf der Schwelle zum Unmut, auf der Schwelle zur Unzufriedenheit. Kennt ihr das, wenn irgendeine Segnung jetzt eigentlich kommen sollte und du bist irgendwie unzufrieden, du weißt, es fehlt was? Das heißt, als die auf die Bühne kam, da hat der Adam die angebetet. Halleluja! Und hat sie geliebt und hat sie angebetet. Ein Bild für, ich glaube, 2. Korinther 3,17. Ne? Wir gucken den Herrn an, der uns anbetet, der uns liebt und werden so verwandelt in sein Bild. Und somit ist mir einfach ganz klar geworden, die Liebe war zuerst. Ja, das ist das, was ich jetzt da, ehrlich, ich bin einfach, der Herr hat uns auch zuerst geliebt und da das ja ein Bild auch sein soll, bin ich jetzt überzeugt, dass ich recht hatte. Nun ist die Zeit vorbei, also mit dem Garten Eden. Und jetzt kommt ein Name, schallt durch alle Zeiten. Und das ist einfach so der Punkt, den ich so wichtig finde. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, das ist richtig. Aber dennoch gibt es herausragende Sachen aus der Schrift. Diese Jesus herausragenden Schriften, wo im Alten Testament von Jesus bereits gesprochen wurde. Das ist ganz wichtig für uns alle, dass wir das immer wieder sehen. Wo ist Jesus im Alten Testament? Ja, Jesus ist das große Licht, er ist gleichzeitig der Schattenwerfer, ja? Und das Alte Testament wird auch als Schatten, als Schatten benannt, ja, weil es sind Vorschatten und Jesus ist der Schattenwerfer. Und wir können das Alte Testament ohne das Neue Testament überhaupt nicht verstehen. Da ist klar, also bis auf den Garten Eden und vielleicht die Arche Noah, da gibt's auch Bilder und so weiter, aber ohne Jesus ist das Alte Testament leer. Es ist leer und wüst und kahl. Und es bezieht sich nur noch auf den Menschen. Was er tut, was er nicht tut, also ein Trauerspiel. Deswegen hatte Jesus auch Probleme mit den Pharisäern. Weil die kannten ja die Schriften. Die haben sie auswendig gelernt, die Schriften. Aber er sagt dazu auch was. Jesus selbst sagt etwas dazu. Oh, gut, ich war ein bisschen krank, aber ist egal jetzt. Und er sprach zu ihnen, und das geht jetzt nicht zu den Pharisäern, sondern zu den Emmaus-Brüdern. Oh, ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben und so weiter, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift, andere Übersetzung, in allen Schriften von ihm gesagt war. Darauf kommt es an. Ja, für mich war das Alte Testament Angst und Schrecken. Ja, ich habe das gelesen und dachte, um Gottes Willen, wozu gehörst du jetzt? Zu den Ehebrechern? Habe einen schlechten Gedanken gehabt oder gehöre ich jetzt zu den... Ich wusste nicht, ich gehörte auf jeden Fall nie zu seinem erlösten Volk. Ich gehörte immer... Versteht ihr, was ich meine? Genau. So, und dann redet er... Das ist so. Dann redet er zu den Pharisäern. Und dann sagt er, ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und jetzt kommt's, und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Also da seht ihr, wie wichtig das ist, aus dem Licht des Neuen das Alte Testament sozusagen zu lesen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das geht leider nicht anders. Das ist der einzige Weg. Es gibt noch eine Schriftstelle, die ich hier irgendwo leider nicht finde. Ja, es gibt wahrscheinlich noch ein Blatt, aber ist auch nicht so wichtig. Er sagt es noch einmal zu den Pharisäern. Ja? Er sagt es noch einmal zu den Pharisäern. Er macht es immer wieder klar, dass er der ist, von dem das Alte Testament spricht. Ja, wir gucken David und Goliath. David wurde zum König gesalbt. Jesus war der Messias, König selbst. David wurde von seinen Brüdern verachtet. Jesus wurde vom ganzen Volk Israel verachtet. David kämpfte ohne Rüstung. Jesus war das Lamm Gottes, ungeschützt, ohne Richter. Also er war immer noch ein bisschen mehr, ne? Aber das andere waren Vorschatten. David kämpfte gegen den Feind. Jesus besiegte Teufel, Sünde, Tod und Hölle. Mit Davids Sieg war der Feind besiegt. Jesus siegte ein für alle Mal über Tod, Teufel und Hölle. Es ist vollbracht. Und das ist so wunderbar. Es ist vollbracht und darüber freuen wir uns, über diesen Sieg. Und Jesus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sind sozusagen durch unseren Glauben mit in diesen Sieg hineingekommen. Ist das nicht wunderbar? Dieses Heer, was da stand, über das dieser Goliath sich da übelst lustig gemacht hat, die er übelst veräppelt hat. Das Heer, was da stand, voller Angst, gedemütigt. Auf einmal, ups, da kommt jemand, erlöst sozusagen von diesem Goliath, von der Macht der Philister und dann rennen die hinterher und holen die Beute. Ist ja eigentlich, ja, ich würde sagen ridiculous, ne? Ist lächerlich. Ja, und wir sind die, die die Beute holen dürfen, weil Jesus für uns am Kreuz den Sieg vollbracht hat. Und was ich auch so schön finde, ist, dass wo Jesus, der Name durch alle Zeiten, ein anderes Bild für Jesus ist Josef. Und was ich da so schön finde, ist einfach, Gott wollte von Anfang an etwas tun in dieser Familie, die war zerrüttet, sag ich mal. Da gab es Hass, Missgunst, Streit. Ja, diese Familie war furchtbar, um ehrlich zu sein. Und ja, wir haben ja manchmal auch so leichte Tendenzen, dass die Familie nicht ganz so gut funktioniert. Aber der Heilige Geist hat einen Weg, wie er Familien wieder zusammenbringt. Und ihr kennt ja, wie es gelaufen ist, dass die Brüder ihn so sehr hassten, weil er auch eine Petze war, der Josef, und nicht gerade, also er war der Lieblingssohn des Vaters und das sollte ein Vater niemals haben, ganz einfach. Und die anderen haben ihn natürlich dafür gehasst, das kann man ja auch irgendwie verstehen. Ich kann im Prinzip auch verstehen, warum die Pharisäer Jesus so gehasst haben. Denn wenn du dir jetzt überlegst, du hast 5 Bücher Mose, womöglich noch auswendig gelernt, und dann sagt Jesus, ihr habt das Wort Gottes nicht in euch. Sorry. Ganz ehrlich. Ups. Das sind dann so Wahrheiten. So, du hast alles umsonst gemacht. Alles, was du jemals gelernt hast, war umsonst und solche Sachen. Ich glaube, da kann man die Pharisäer nicht gutheißen, aber irgendwie nachvollziehen, warum sie so sehr diesen Messias töten wollten. Genau, und so war es jetzt mit den Brüdern ungefähr in diese Richtung. Die haben den Josef gehasst, weil er einfach der Lieblingssohn vom Vater mit diesem wunderbaren Mantel war. Und da haben sie ihn töten wollen. Und die ganze Story dient eigentlich nur diesen Garten Eden in diesem Josef-Familienbereich wiederherzustellen. Josef ist dann hingegangen, also er wurde, ihr kennt die ganze Geschichte, die möchte ich jetzt auch nicht rezitieren, aber letztendlich hat Jesus über diesem Josef, den hat er auch genommen, weil er so ein gutes Herz hatte, ein reines Herz, selig sind die reinen Herzen. Josef, an ihm musste irgendwas sein, warum er ihn ausgewählt hat. Er wählt nicht jeden Menschen aus, wir müssen unser Herz reinigen. Es geht ihm ums Herz. Und Josef hat bewiesen, dass sein Herz bereit war zu vergeben, immer und immer wieder zu vergeben. Ich glaube, da kam schon einiges hoch, wenn die Brüder ihn da so in den Brunnen geworfen haben. Und Josef ist aber hatte ein vergebenes Herz. Was Gott letztendlich wollte, ist, diese ganze Familie wieder zusammenzufügen. Da gab es aber einige kleine Probleme, zum Beispiel bei dem Vater. Der Vater, der hatte jetzt ja Josef verloren. Und dann wollten die zum Schluss sollte ja die ganze Familie zum Pharao, weil der Josef ja da inzwischen schon so ein, wie nennt man das, was war Josef dann beim Pharao? Genau, Premierminister, genau, war. Und da hat Josef so einige Tricks gemacht, damit die Familie dann so zusammenkommt, aber letztendlich war es Gott. Was war passiert in der Zwischenzeit? Das Herz von Jakob klammerte sich jetzt nur noch an Benjamin. Und da ist nämlich die Frage, als die Brüder zurückkamen, lange Geschichte, und sagten, wir müssen den Benjamin mitbringen, dann sagt er, das ist alles, was ich noch habe. Das stimmt nicht. Ne? Aber kennt ihr das, diesen Benjamin? Also ich habe da so einen Benjamin, wo ich einfach denke, nein, das gibst du jetzt nicht her. Es kann eine innere Einstellung sein, es kann vielleicht sogar ein Trauma aus der Vergangenheit sein, es kann alles Mögliche sein. Ich weiß nicht, was euer Benjamin ist, aber mein Benjamin, es ist schwer, den herzugeben, weil er scheint mir zu helfen und so weiter. Er tut mir gar nicht helfen. Aber es ist ein Benjamin. Und was macht Gott mit diesem Benjamin? Er macht was damit. Denn es kommt eine Hungersnot. Es bedeutet jetzt nicht, die Familie ist nicht zu Schanden gewesen, die ist nicht zu Schanden geworden. Aber Gott tut etwas gegen unseren Benjamin. Er hilft uns, ihn loszulassen, weil wir es aus eigener Kraft einfach nicht schaffen. Und dann kam wieder so eine schlimme Hungersnot, die ja eigentlich bewiesen hätte, auch dass der gute Benjamin dann auch gestorben wäre, zum Beispiel, ja, also die Hungersnot wurde immer schlimmer. Und dann ist letztendlich, hat Jakob ihn losgelassen, hat gesagt, nehmt ihn mit. Nun war auch schon jemand anders da in Gefangenschaft geraten, der andere, Simeon und genau. Und das war für mich eine ganz wichtige Sache. Gott kümmert sich um unseren Benjamin. Dieser Name ist größer und höher. Aber nicht immer glauben wir sofort, so in Jesu Namen nimm mir, was weiß ich, Kaufsucht, nimm sie weg, in Jesu Namen. Ja, und dann sehe ich mich dann, sehe ich mich dann plötzlich bei Kaufhof. Ja, in Jesu Namen, der Name ist höher als alle Namen. Aber es gibt einen Loslassprozess, meiner Ansicht nach, wo die Hand langsam aufgeht. Und in diesem Fall war es eben Benjamin. Und das fand ich sehr interessant. Und eine andere Stelle, die ich auch wunderbar fand, war diese eine Stelle, wo wo sie gesagt haben, ja, Josef lebt. Und wo Jakob das Herz einfach kalt blieb. Es war zu spät. Er wollte es nicht, konnte nicht mehr glauben. Es war zu spät. Er hat diese Hoffnung auf seinen Josef, auf seinen Sohn abgegeben. Da war nichts mehr drin. Es steht da drin, dass er kalt blieb. Und mein Wunsch ist hier für jeden Einzelnen, der seinen Josef vergraben hat. Denn es kann sein, dass du da deine Berufung, du hast vielleicht gedacht, ich werde dies und das. Und da kann ich nur mit dir mitweinen. Ich kann dich verstehen, meine ich damit. Aber es gibt Hoffnung. Denn als er dann plötzlich sah, dass da diese ganzen Geschenke vom Pharao wegen dem Premierminister, also von dem Pharao dann kamen, ist sein Herz wieder warm geworden. Also Gott macht auch sowas wie Wiederbelebungsprozesse, ja. Und das freut mich so, für ihn ist nicht zu spät. Es kommt nicht alles auf uns an. Ja, ich bin aus einer, ich habe oft gehört, du musst glauben und so weiter. Das hören wir ab und zu. Aber letztendlich macht Gott den ganzen Prozess. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Ist das nicht wunderbar? Und er kam nicht zu spät. Alle waren dann letztendlich zusammen. Und dann konnte Jakob Josef sehen und dann konnte er seine Augen schließen später. Amen. Ja, was für eine Versöhnungsgeschichte ist das. Was Josef da hat, sich hat nicht nur vergeben, er hat sich richtig versöhnt mit seiner Familie. Und das Alte Testament und natürlich vor allem mit Jesus gibt es so viele Versöhnungsgeschichten. Und ich hoffe, ihr seid auch bereit, wenn ihr noch was habt, dass ihr euch mit euch selbst versöhnt. Ich finde, das ist manchmal so ein wichtiger Punkt, dass du es dann dich mit anderen versöhnen kannst, wenn du auch dir selbst schon verziehen hast, wenn du dich selbst versöhnt hast. Und dann weiß ich nicht, ob ihr das auch kennt, da gibt es so Situationen, die man im Leben erlebt hat. Also erstens schon mal seine Lebensgeschichte, die bis zum Punkt jetzt irgendwo war, wo wir irgendwas in der Familie erlebt haben oder wo wir irgendwas erlebt haben, zum Beispiel auf der Arbeit, wo ihr zum Beispiel in so einem Meeting wart und ihr sagt irgendwas und stillschweigen. Und dann denkst du, oh, wie peinlich. Was haben die mich jetzt nicht verstanden oder was ist das? Oder ihr habt in der Familie etwas, wo ihr irgendwas ansprechen wollt und die Familienmitglieder sehen das gar nicht so, wie du das siehst. Und manchmal ist das so, man trägt manchmal so Sachen mit sich rum. Und das ist wie so ein alter Gaul, wisst ihr, der immer wieder so zum Stall zurückkommt, immer wieder, und der klebt an dir so fest. Da kommt immer wieder diese Gedanken und diese Gefühle. Ja, das geht manchmal, obwohl du weißt, wo die Lösung ist, kommt dieser Gaul an und sagt, hallo, ich habe hier nochmal was wieder für dich. Es kommt nochmal wieder hoch. Und wisst ihr, das ist ja das, was wir gesungen haben. Erstens nimmst du den Gaul, nimm es mal wörtlich, packst ihn, führst ihn hier hin und sagst, hier, danke. Bleib bitte in deinem neuen Stall. Ich möchte es nicht haben. Und er sagt, gerne, gib mir auch so einen alten Gaul, das ist mir ganz egal. Und das ist einfach das, was wir, sag ich mal, immer wieder sagen müssen, wenn uns sowas angeflogen kommt. Wo gehört das hin? Müssen wir das jetzt noch allein tragen oder können wir uns mit uns selbst versöhnen? Dann können wir uns mal selbst so umarmen. Und wisst ihr, manchmal ist das so, das Körperliche ist manchmal so wichtig. Ich habe das schon mehr als einmal erzählt, sag ich mal, mit der Vergebung mit meinem Vater. Und sag ich mal, und es gibt da so verschiedene Strategien. Letztes Mal sagte meine Cousine, also dein Vater konnte ich überhaupt nicht ab. Weil der hat mir als Kind eine Flasche Bier über meinen Kopf ausgegossen. Und ich denke, ja, das war er. Und meine Schwester sitzt daneben und sagt, hast du es gehört? Und sie sagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke, oh, was für eine Verdrängung der Tatsachen. Kennt ihr das? Es wird einfach vieles so schön gemacht. Mein Vater war Alkoholiker, der wusste gar nicht, was er machte. Ich habe ihn gewalttätig erlebt, nicht gegen mich, ein Glück, Halleluja, aber ich habe seine Gewalt erlebt, seine Wutausbrüche, die von eins auf den anderen kamen. Und irgendwann, nämlich als ich Christ wurde, habe ich gemerkt, das war eines der ersten Sachen, die ich machen musste, damit ich diese Last nicht mehr mit mir rumtragen muss. Ich muss mich versöhnen mit meinem Vater. Der lebte nicht mehr. Und ich erzählte, glaube ich, auch schon mehr als einmal, ich saß bei meiner Mutter in ihrer Wohnung, guckte auf das Foto meines Vaters und denke, also gut, über den wird gar nicht mehr gesprochen in unserer Familie. Verdrängung und so, ja. Man will sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und ich denke, nein, ich habe es jetzt gelernt. Ich habe den Willen, mich zu versöhnen. Ich will dir vergeben. Und ich guckte auf das Bild und dieses Bild veränderte sich. Ich hatte eine andere Sichtweise auf dieses Bild. Das war der erste Schritt. Aber wisst ihr, in vielen Beziehungen hat das ja Resultate mit sich selbst auch, dass man selbst ja auch nicht immer ganz unschuldig war. Klar, der Vater war der Stärkere, ich war das Kind. Aber trotzdem habe ich im Laufe der Zeit mich genauso, also ich war 19, als mein Vater verstorben ist, sag ich mal, bis dahin habe ich auch, sag ich mal, ihn abgelehnt. Und ich merkte, da muss ich mich mit mir versöhnen, ja, dass ich das auch gemacht habe. Und ich habe es gemerkt. Wir waren auf einer Freizeit und ich habe das körperlich gemerkt. Beim Friedensgruß, nach dem Abendmahl, jeden Mann, den ich da umarmt habe, ich dachte, ich umarme meinen Vater. Ich war versöhnt. Und Ihr mögt es glauben oder nicht, ich habe nur noch reine Gedanken. Das ist so eine Befreiung. Diese Last müssen wir nicht tragen. Wir müssen es nicht tragen. Und manchmal brauchen wir was, wo wir uns festhalten können. Ich hatte jetzt die Brüder dort, da waren noch Schwestern dazwischen, aber ich spürte das wirklich bei den Männern, ja, versteht ihr? So, das war einfach so. Und wir müssen das nicht mehr. Wir müssen nicht mehr in der Anklage leben, was irgendwas in unserem Leben schief läuft. Wir müssen nicht immer Opfer sein. Müssen wir nicht. Hallo, er hat das gemacht. Er, und wir haben gesungen, der Größere lebt in uns. Nicht wir sind das. Ja, der Größere ist das, der in uns lebt. Und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Das ist einfach eine Einstellung. Das nützt ja nichts. Und ich sag euch was, ich fall auch, dieser Gaul kommt auch manchmal wieder zu mir, ne? Und ich muss mir das immer bewusst machen. Manchmal merkt man das ja gar nicht, ne? Da fällt man in so ein Muster rein, ja? Aber hier, ab ans Kreuz. Ab ans Kreuz. Und eine andere Versöhnungsgeschichte, nicht nur jetzt von Josef, auch das Alte Testament, ist das von Jakob und Esau. Da waren zwei Brüder, die waren grundverschieden. Ne? Der Esau, das war so dieser kernige, naturverbundene, so dieser als ganzer Mann dargestellte. Und dann gab es diesen Jakob, der ja lieber irgendwie zu Hause blieb, immer mal in Zelten. Aber das war der Schlaue, ja. Und der Schlau, also im Endeffekt weiß ich nicht im Ergebnis, aber im Moment wirkte er wie, ja, das war der Gewiefte, ja, der Schlaue, dieser Bruder, der den Esau, seinen Älteren, den austrickste, ne, um das Erstgeburtsrecht abkaufte und sich auch noch den Segen des Vaters erschlich. Man muss also dazu wissen, dieses Abkaufen des Erstgeburtsrechts, das hat gravierende Auswirkungen auf das Leben von Esau gehabt, natürlich auch von Jakob, aber auch von Esau. Das ist einfach so. Das sind diese Sachen in unserem Leben. Manchmal, wo wir falsch abgebogen sind, sag ich mal, was unser ganzes Leben irgendwie so total verändert hat. Und Esau war so, boah, Zellavi, Linsengericht her und hier hast das. Ne? Ganz ehrlich, ne? Sag ich mal, machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, manchmal sind wir auch so, wir sind manchmal zu billig. Ja, wir verkaufen manche Sachen zu billig. Ja, und das ist so wichtig zu wissen. Und dann, was passiert dann? Dann will sich Esau rächen, will ihn umbringen. Also ich fasse das mal alles kurz zusammen. Jakob bekommt Angst und flieht. Und dann passiert Folgendes in der Fremde, als er dann wiederum bei seinem Onkel war. Und das ist nämlich auch so spannend. Das ist nämlich nicht Jakob, der seinen Onkel austrickst. Na, erstmal ist das sein Onkel, der ihn austrickst. Auch spannend. Ne? Manchmal begegnen uns Sachen, wo wir selber manchmal erst merken, wo wir uns falsch verhalten haben. Und da nämlich dann, wenn wir auch merken, wenn man uns etwas tut. Versteht ihr so? Also da denkt man manchmal so nach. Und dann denkt man, ja, warum macht er das jetzt? Und dann denkt, wenn man manchmal in die Tiefe geht, dann merkt man dann, wow, ja, bist ja auch nicht ganz unschuldig oder hast es ja auch schon mal gemacht oder wie auch immer. Ne? Also das fand ich total spannend, als er ihn dann noch die falsche Frau unterstellte und so weiter. Aber auf jeden Fall, wie es in Familien so ist, es muss wahrscheinlich da auch eine Gene sein, die tricksen alle nur rum, ne? Fängt dann Jakob wieder an, seinen Onkel auszutricksen, ne? Und hat ihn dann 2/3 seines Vermögens oder was auch immer da abgetrickst, ne? Und hat es mitgenommen, will dann nach Hause. Und doch dann, auf dem Weg nach Hause, hört er, wie Esau, sein Bruder, kommt mit 400 Mann. Und er denkt, oh Gott, ne? Schlechte Gewissen, ja? Also, er bringt seine Familie in Sicherheit. Und dann finde ich das ganz spannend. Dann kämpft er in der Nacht. Also es gibt da so unterschiedliche Auslegungen, aber vermutlich mit Gott. Denn er bekommt ja auch den Namen Israel, der mit Gott kämpft. Und das sind manchmal so die Sachen, die wir machen, wenn wir umkehren, wo wir manchmal, obwohl wir wissen, der Sieg ist vollbracht am Kreuz. Und daraus, sagen wir mal, von dieser Position aus müssen wir lernen, neu zu denken. Haben wir manchmal unseren kleinen inneren Schlachtfelder noch und oder kleine Scharmützel. Aber wir sollen das aus einer anderen Position heute betrachten. Er hatte damals Jesus noch nicht, aber er hatte Gott zur Seite, denn Gott hat ihn festgehalten und oder umgekehrt, er hat Gott festgehalten oder diesen Mann, mit dem er gekämpft hat und wollte seinen Segen. Und das ist für uns dann auch, dass wir sagen, hey, ich habe hier schon wieder was, ne, meine inneren Kämpfe und ich brauche dich, Gott. Ich halte mich an dir fest. Du bist meine Lösung. Du hast es im Griff. Nicht ich, aber du hast das im Griff. Und dann kommt das Schönste eigentlich an der ganzen Geschichte. Nicht nur, dass er gesegnet wird von Gott, sondern dass er auch noch dann ganz selbstsicher seinen Bruder erstmal, oder selbst, ich weiß es gar nicht, aber dass er seinen Bruder dann wirklich schafft, gegenüberzutreten. Und dann wirft er sich, und jetzt kommt ein wichtiges Thema, nämlich die Buße, wirft er sich 7-mal vor seinen Bruder nieder. Manchmal ist es wichtig, bevor wir zu Gott kommen, der uns die Vergebung schenkt, dass wir auch in die Buße gehen, dass wir uns bekennen zu dem, was wir an Mist gebaut haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Denn die Folge ist, er vergibt uns und wir versöhnen uns. Wir singen das immer wieder, komm in die Arme deines Vaters gelaufen. Das macht er. Er versöhnt sich mit uns immer wieder. Und wisst ihr, im Grunde ist es doch so, Gott ist Gott und er weiß, wann wir schon Fehltritt machen. Der weiß das schon, bevor wir es machen. Und eigentlich ist es ja so, fragst du dich ja, wann muss ich denn das denn noch hinbringen? Ja, er weiß es ja eigentlich schon. Aber Gott ist einer, der will eine Beziehung haben. Und das ist einfach so wichtig, dass wir uns auch bekennen. Denn wir, wenn wir uns selber dazu bekennen, Buße machen, Buße bekennen, also zu unseren Fehlern uns bekennen, unsere Fehltritte und so weiter bekennen, verändert uns das. Nur dann, wenn wir immer nur alles kriegen, ne, wie so ein verwöhntes Kind, ist es manchmal so, dass sich da nichts draus entwickelt. Deswegen ist es manchmal so wichtig, dass wir wirklich loslassen, dass wir es erkennen und loslassen können, dass wir die Vergebung erfahren und dass wir wirklich versöhnt sind. Ich habe das erlebt vor ein paar Wochen. Da waren wir auf einer Veranstaltung und wir hatten ein Aufruf. Und ich stand ganz hinten, vorne kam Aufruf und ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, weshalb wir nach vorne kommen sollten. Mir blieb nur, was ich noch registriert ist, wenn ihr irgendwas körperlich spürt, Wärme, Hitze und so weiter. Und ich hatte in dem Moment, wo er das so vorher schon sagt, ich hatte so einen Schauer. Es ging so, dann kommt nach vorne, dann ist was in Gang, kommt nach vorne. Und ich dachte, gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, weshalb ich nach vorne kommen soll, aber das habe ich. Ich habe was körperlich gespürt. Und dann bin ich nach vorne gegangen also es war eine große Anzahl. Und wisst ihr was? Und vorne war es weg. Und ich denke, hä? Was ist das denn? Wieso, jetzt gehe ich doch nach vorne, ja, zu ihm und ich spüre gar nichts mehr. Wieso stehe ich jetzt hier? Gehe wieder zurück. Schäme mich hin. Und ich merke wieder so einen Strom. Ich denke, irgendwas ist. Wisst ihr, manchmal ist es so der Heilige Geist in uns. Der, sag ich mal, auf den müssen wir hören. Da ist was manchmal. Manchmal wissen wir es noch nicht in dem Moment. Aber wir spüren vielleicht etwas. Es ist nicht wichtig, dass wir immer was spüren. Aber wenn wir was spüren, ist es auch gut. Und es ist ganz wichtig. Dann ist was. Und ich ging wieder nach vorne. War wieder weg. Aber weißt du, was dann passierte? Dann lenkte er meinen Blick auf eine Person. Und da ging es wieder los. Und ich spürte, oh, ich habe schon dieser Frau um Vergebung gebeten, weil ich habe mich falsch verhalten. Aber ich merkte, ich war noch nicht mit ihr versöhnt. Das ist der Schritt, der noch zum Schluss noch fehlt. Sie hat die Vergebung in ein Gespräch angenommen, aber wir waren noch nicht, es war immer noch etwas zwischen uns. Ich dachte, da, jetzt weiß ich, warum ich nach vorne gegangen bin. Um alle anderen da, die noch so standen, bin zu ihr hin, ne? Und sagte, komm, Punkt. Ich möchte dich mal so richtig umarmen. So richtig. Und ich, ja, ne? Und ich spürte, wir haben uns arm und ich glaube, bei beiden floss eine Träne, ganz bestimmt. Und ich merkte, da war auf einmal Heilung. Auch das ist manchmal notwendig. Es ist nicht nur Theorie, es ist auch Praxis. Nicht immer haben wir die Gelegenheit. Aber wie ich mit meinem toten Vater in stellvertretend mit anderen mich versöhnen konnte, oder jetzt tatsächlich mit jemand, der da war, wo noch irgendetwas war, mich versöhnen konnte. Nimm das in Anspruch. Nimm das in Anspruch. Denn wir machen immer Fehler. Es passiert immer wieder. Und wir können manchmal nichts über, wenn wir so eine Lebensgeschichte haben. Aber wir tragen es manchmal rum und wir brauchen es, wir brauchen Versöhnung. Und das ist die Lösung. Und ich danke dir, Gott, dass du uns schon versöhnt hast mit, aber ich danke Jesus, ich danke dir, dass du uns versöhnt hast mit unserem Gott. Er hat das vollbracht. Er ist derjenige. Und wenn wir jetzt das Abendmahl gleich feiern, würde ich vorschlagen, wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, ihr braucht eine Versöhnung oder ihr braucht nochmal so jemand, der euch drückt, würde ich und Christine bereit sein? Wir stellen uns hier hin. Ihr könnt euch das Abendmahl gleich wegnehmen. Aber wenn ihr vorher euch mit irgendjemand stellvertretend nimmt, der uns versöhnen wollt nochmal, dürft ihr das nicht müssen. Ihr dürft, vielleicht habt ihr ja auch jetzt gar nichts im Moment, aber ihr hättet jetzt die Gelegenheit vom Kreuz, vom Abendmahl, wo wirklich alles gereinigt wird im Abendmahl als Besiegelung der Vergebung. Danke, Herr, dass du am Kreuz es vollbracht hast. Amen.